Genossen im Graben, singt alle mit. Lasst schweigen die anderen Lieder. Wir singen das Lied der Harama-Front, wo gefallen so viele Brüder. Mit Tanks und mit Fliegern, so griffen sie an. Wir hatten nur Mut und Gewehre. Wie viele auch fielen an unserem Damm, zerschellten die Legionäre. Die Granaten, sie rissen in unsere Reihen so manche blutende Lücke. Wir deckten die Straße, wir schützten Madrid, wir hielten die Arganda-Brücke. Jetzt blüht wieder Mohn im Haramatal und blüht vor unserem Graben. Wie ein blutroter Teppich bedeckt er das Land, wo so viele der Besten begraben. Aber später und immer und überall, wenn Arbeiter sitzen beisammen, wird erklingen das Lied der Harama-Schlacht, wird zum Kampfe die Herzen entflammen. Und einmal dann, wenn die Stunde kommt, da wir alle Gespenster verjagen, wird die ganze Welt zur Harama.